Fröhlich, zärtlich, lieblich und klärlich, lustlich, stille, leise, in sanfter, süßer, keuscher seiner Weise. Wach, du minnigliches, schönes Weib, reckstreck preis dein zarten, stolzen Leib. Schleus auf dein vielichte Öglin klar, taugenlich nimm wahr, wie sich verscharrt der Sterne gart, in der schönen, heitren, klaren Sonneglanz, wohlauf zu dem Tanz, machen einen schönen Kranz von schaunen, braunen, blauen, grauen, gel, rot, weiß, Violblümlin Spranz. Lutzlot, Munzlot, Klunzlot und Zisplot, Wisplot freundlich sprachen aus weidelichen, guten, reinen Sachen. Soll dein Pöschelloch der roter Mund, der sehr mein Herz lieblich hat erzund. Und mich fürwahr tausendmal erweckt, freundlichen erschreckt. Aus Schlaufes Träm, so ich ergehm, ein so wohlgezierte rote enge Spalt, lächerlich Gestalt, Zentling weiß darin gezahlt. Trierlich, schmierlich, Verschloch, Rösloch, hält so fleißt, beidelich gemalt. Wollt sie, sollt sie, tät sie und käm sie, nehm sie meinem Herzen den sehniggleichen großen Härtenschmerzen. Und dein Brustchen weiß darauf gedruckt, secht schlecht so, wär mein Trauren gar verrückt. Wie möcht ein zart säuberlicher Tier lustlicher gezieren, das Herze mein an argen Pein, mit so wunniglichem, zarten, reinen Lust, Mundmundlin gekusst, Zung an Zunglin, Brustlin an Brust, Bauch an Bäuchlin, Rauch an Räuchlin, schnell zu Fleiß, allzeit frisch getust.